Vielen herzlichen Dank an den euphorischen Flughafen, das hat mich sehr gefreut. Und jetzt verlassen wir gemeinsam das Studio und springen zu einem Gespräch ins Nest. Das ist eine Kneipe, deswegen gibt es im Hintergrund Teller klappern und Unruhe, wovon sich die vier Gesprächsteilnehmerinnen allerdings nicht ablenken lassen. Wir sind im Nest mit Madeleine Bernsdorf, unserer momentanen Professorin, der allerletzten der Visual Culture Studies Klasse, Angela Melitopoulos, Professorin der Douglas-Klasse in der Übergangsphase, Samit Buchmann, die jetzt in Wien an der Akademie unterrichtet, und Katja Diefenbach von Books. Beide haben Seminare an der UdK organisiert und gemacht und haben die Severin-Klasse von Anfang an mitbekommen, miterlebt. Willkommen im Radio de la Culture Museum, Radio 2006. Willkommen im Nest. Vielen Dank, dass ihr mitspricht. Und los geht's. No sé escribir cartas, pero sé escuchar la radio. Vielleicht können ja Katja und ich mal als Dinosaurier beginnen, weil wir ja von 2000 bis 2004, oder wenn ich da jetzt falsch liege, also was mich betrifft, mit einer Eindrittelstelle, also Katja und ich haben uns damals eine Zweidrittelstelle geteilt. Das bedeutete für jede von uns ein Seminar, dass wir manchmal unabhängig voneinander abgehalten haben, manchmal haben wir auch gemeinsam, Katja hatte mal dieses Thema, was ich dann später mit Studierenden an der HFBK in Hamburg fortgeführt habe, wenn sonst nichts klappt, Wiederholung wiederholen, wo wir so verschiedene Bereiche von Kunst, Theorie, Alltag, Popkultur etc. verknüpft haben und da so thematische Reihen, also in Anführungszeichen, das war jetzt nicht so ganz so programmatisch, aber da ging es tatsächlich darum, Kunst in, mal jetzt ganz allgemein gesagt, auch mit anderen Feldern zu verknüpfen und in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu diskutieren. Und so waren auch unsere Theorieseminare angelegt. Das war offensichtlich auch das, was Katharina Sieverding sich damals gewünscht hat, dass sozusagen so eine Diskussion auch von der Klasse ausgehend oder an die Klasse angebunden, aber auch eben für andere Studierende offen sein sollte. Also kamen ja auch Studierende aus allen möglichen Klassen und Zusammenhängen. Ja, also vielleicht nochmal zur Beschreibung der Situation, also wenn das Interview vielleicht auch dazu da sein soll, eine Bestandsaufnahme zu machen oder was die Erfahrungen an der UdK waren und wie man die in einem allgemeineren gesellschaftlichen Kontext verortet oder auch mit Veränderungen, die an den Universitäten und an den Kunsthochschulen passieren. Kann man vielleicht sagen, dass das Interessante an diesem Moment Ende der 90er Jahre jetzt an der UdK war, dass vielleicht unter auch bestimmten eingeschränkten Bedingungen, aber doch zum Teil über die Klasse von Katharina Sieverding, zum Teil aber auch, dass eigentlich recht kurz später, also diese C1-Stellen eingerichtet wurden, deren Gelder, glaube ich, kamen über Förderung von Frauen in der Lehre. Gelder waren das. Genau, das waren vom Senat, also ja. Gelder. Ne? Und darüber bist du ja auch an die... Genau, da die Gleichstellungsgelder haben 75% bezahlt und die Fakultät musste 25% dazu genau. zahlen. Damit hat ja dann auch, also Madeleines Arbeit an der UdK zu den Feldern Filmtheorie, Feminismus, Isabel Loray ist damals auch an die UdK gekommen und wenn ich mich richtig erinnere, auch Hito Schrey als erste... Seminare an der UdK waren darüber verbunden, sodass eigentlich so sich mit der Zeit verteilt über mehrere Institute sich so ein loses Mosaik von Leuten und Seminaren zusammengesetzt hat, die zu Poststrukturalismus, Feminismus, Filmtheorie, Kunsttheorie im Zusammenhang mit kritischer Gesellschaftswissenschaften angefangen haben, Seminare zu machen. Und damals eigentlich relativ schnell Leute von der FU, von der Humboldt, auch von anderen Fachbereichen der UdK, Darstellung, Gestaltung und diesen Aufbau und theoretischen Austausch zwischen verschiedenen Seminarprojekten gegeben hat. Die Stelle, die Sabet und ich mir geteilt haben, war ihre Assistenten- oder Assistentinnenstelle, die vor uns ja Klaus Biesenbach hatte. Und aus welchen Gründen auch immer hat Katharina Sieverding, wir hatten damals schon einen Lehrauftrag gehabt, der über die Gelder der studentischen Frauenbeauftragte kam. Und so haben wir angefangen, ich weiß noch, das ist, glaube ich, die ersten Sachen so zum Wechselverhältnisse zwischen feministischer Theorie, Semiologie, Marxismus, im Umfeld auch Strukturalismus, Poststrukturalismus in Frankreich in den 60er und 70er Jahren. Das waren, glaube ich, so ein bisschen die ersten Sachen, die wir angefangen. Also Sabat und ich hatten vorher auch noch mit anderen Kolleginnen mal an der Akademie in München ein Seminar dazu gegeben und haben es in Berlin auch gemacht. Und daraus kam der Kontakt mit Katharina Sieverding zustande, die uns an einem bestimmten Zeitpunkt gefragt hat, ob wir an dieser Assistentinnenstelle Interesse haben, weil sie gerne auch eine andere Form von so einem transversalen theoretischen Produktion zwischen Kunsttheorie, Poststrukturalismus und Cultural Studies im weitesten Sinne an der UdK fördern wollte. Und es, also, das muss man einfach auch nochmal sagen, es gab es nicht. Ne? Also es war einfach nicht vorhanden. Es ist wirklich etwas, was Katharina damals sehr stark gefördert hat und auch gegen Widerstände. Also es war jetzt nicht so, dass uns da alle von der Fakultät oder so mit offenen Armen empfangen hätten. Ne? Und wo man sagen würde, heute, wenn ich mir das Institut, wo ich heute arbeite, in Wien an der Akademie anschaue, ist das gang und gäbe, da ist das kanonisch gewissermaßen. Aber davon war damals in der UdK tatsächlich keine Spur. Es gab aber schon Initiativen davor, zum Beispiel diese Gretchenfragen. Das war so eine Veranstaltungsreihe von der Wagner Contusa, die das da gemacht hat. Es gab schon immer wieder, gerade so aus dem feministischen Kontext heraus, Initiativen auch für Veranstaltungen, die gerade um die Repräsentation von Frauen an der Akademie gingen. Also jetzt erstmal so ganz basic und wichtig, natürlich essentiell. Also darauf konnte das sich schon sozusagen auch das, was wir dann gemacht haben, sich berufen. Ne? Und es gab natürlich seit 89 Interflux, die Künstlerinnen Gespräche gemacht haben. Was, und das weiß ich, ich war auch also Anfang 90er Jahre, da, also das wusste man in der Stadt und da ging man dann auch mal hin, um mal, weiß ich, keine Ahnung, Bali Export zu sehen, die ja dann später da auch war, aber das war sozusagen schon, also auch da war das eigentlich schon, dass sehr starke Initiativen immer von den Studierenden auch kamen. Ich meine, so sind wir ja auch dahin gekommen. Ich erinnere, dass die, also wie gesagt, damals die studentische Frauenbeauftragte, die eben diese Seminarreihe schon hatte, vor uns hatte das, glaube ich, Renate Lorenz auch eine Seminarreihe gemacht. Und es gab dann eben auch von den Studierenden aus ziemlich klare Vorstellungen. Ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel damals Leute gesagt haben, sie möchten unbedingt Deleuze Guattari, entweder die, also Anti-Oedipus oder Mille Plateau diskutieren oder aber die Filmbücher. Und wir dann so ein Seminar gemacht haben. Also ich denke mal, sehr, sehr viel hat so und so in der Situation daran gehangen, dass verteilt über mehrere Fachbereiche, das ist nicht nur eben, und bei Interflux ist es so und so ja ein fachbereichsübergreifender Zusammenhang, von den Studierenden aus Interesse daran gab, sagen wir mal im jetzt ganz allgemeinen Sinne progressive theoretische Arbeit und Kunsttheorie, Filmtheorie, diese Überkreuzung zu haben. Und ich denke mal, was auch interessant ist, oder was eine Rolle spielt jetzt in Bezug auf theoretisches Arbeiten, die Kunsthochschulen, zum Teil ist das ja immer noch so, aber auch dieses Fenster schließt sich vielleicht ein bisschen durch eine zunehmende Akademisierung der Kunsthochschulen, es möglich war, das, was an den Universitäten passiert, das Wissen extrem disziplinär gebunden ist, das also immer so an die Grenzen der Fachbereiche, an ganz viele akademische Konventionen, wie alles stattzuhaben hat und durch den Bologna-Prozess so und so, die Studierenden total reingepresst sind in einen sehr, sagen wir mal, beschleunigten Zyklus, Seminararbeiten und die entsprechenden Punkte alles abzuschließen, dort wirklich möglich war, relativ frei an Problematiken und an Themen zu arbeiten. Und sehr, natürlich haben die Leute da ihre Seminararbeiten gemacht und gab es Referate und Hausarbeiten, aber es gab nicht so eine starke Einbindung und Begrenzung der Möglichkeit, theoretische Problematiken zu intensivieren und auch in diesen Seminaren zu debattieren. Das hatte natürlich auch mit der bestimmten Prekarität dieser Situation zu tun. Das ist grenzwertig von Anfang an gewesen. Also es war eine sehr auch, sagen wir mal, prekäre und unsichere Situation, die nicht wahnsinnig willkommen war im Fachbereich und so weiter. Und genauso viel Freiheiten wie eben auch Einschränkungen zum Teil. Kannst du das nochmal erläutern, genauer, was du damit meinst? Also, weil ich habe das Gefühl, dass sich diese Situation zwischen Theorie und Kunstpraxis irgendwie als Problem eigentlich fortsetzt. Ich fand, dass die zwei Stellen, also ich war ja dann zwischendurch Gastprofessorin in der Nachfolge von Hitos Gastprofessur und vor ihrer Berufung. Und da gab es auch immer den Konflikt zwischen, wie weit eben Theorie und Praxis eigentlich für diese Stelle also ausgeschrieben ist oder wie weit sie irgendwie zugelassen ist. Also man durfte dann zum Beispiel eben theoretische Seminare nicht auf der Website posten. Also ich durfte dann die Sachen nur als, sagen wir mal, studentische Betreuung und auch mehr oder weniger als also nicht explizit theoretisches Seminar posten. Insofern ist es weiter also geführt worden, dieser Konflikt. Und von Seiten der Studenten kam immer eigentlich der Wunsch nach einer Verbindung zwischen den beiden theoretischen und praktischen Feldern, wobei das aber auf der anderen Seite dem nie entsprochen wurde. Also insofern interessiert mich das jetzt, wie weit es schon in der Zeit eigentlich. Wenn ich ganz kurz, also ich glaube, das war auch jetzt gar nicht so mit so einem ganz emphatischen, klar, es war schon der Anspruch, auch mal Theorie zu machen, also weil es einfach so wenig Theorie gab, auch zu sagen, Theorie hilft dabei auch den Standort oder überhaupt die Position von Praxis irgendwie genauer zu erfassen und zu beschreiben. Aber ich glaube, es war nicht mal nur in so einem funktional-instrumentellen Sinne. Ich hatte auch den Eindruck, und so im Anschluss, wenn ich mich da richtig verstanden habe, die Leute, die kamen, wollten wirklich sowas wie auch eine gemeinsame Diskussion, so einen gemeinsamen Diskussionsraum. Es ging jetzt nicht darum, dass sie sozusagen hier auch mal so Theorie konsumieren und oder abfragen, was eingefüllt wird. Was eingefüllt wird, was ja heute wiederum oder sagen wir mal damals auch vom Fachbereichsrat vielleicht so der Wunsch gewesen wäre, dass das so im Sinne sozusagen so einer standardisierten akademischen Disziplin angeboten worden wäre. Die sind ja nicht doof, die haben auch kapiert, dass wir das nicht so aufgezogen haben. Und ich glaube, das markiert so ein bisschen den Unterschied, dass es wirklich da auch eine sehr auf eine gemeinsame Diskussion, nicht mal so von uns, wir haben das so angeboten und reingegeben, es kam von den Leuten, die dann auch daraus ihre Projekte mit rekrutiert haben und nicht in so einem simplen, wir übertragen und funktionalisieren jetzt Theorie für Praxis, sondern es war so wie so ein Denkraum, der sich aber auch im Sinne so einer Gemeinsamkeit da hat. Ich will es jetzt nicht rückwirkend idealisieren, aber so erinnere ich es tatsächlich. Ja? Und da ging es nicht um Noten, Leistungen. Natürlich haben wir auch Seminararbeiten angenommen, natürlich sollten die auch ihre Scheine machen, war ja auch wichtig, dass das auch anerkannt wird, aber das stand nach meiner Erinnerung nicht so im Vordergrund. Es ist halt also interessant, dass ich das vorher, dass es das eigentlich nicht gab, diese Idee, dass Theorie und Praxis irgendwie zusammen funktionieren. Also dass es in den 90ern plötzlich wie so eine Neuerfindung für die da unterrichtenden Leute war. Also dass Katharina jemand eingeladen hat in die Klasse als ihre Assistentin und das sozusagen geöffnet für die ganze Uni oder das dann noch koppelt mit Freunden, die Leute einladen können, die tatsächlich was anbieten. Und das jetzt um genau die gleiche Sache geht im Prinzip, aber das im Moment bewusst ist in der UdK, dass es eine Klasse gibt oder dass es eine Richtung gibt, in der Theorie und Praxis gemeinsam gedacht werden und jetzt die Dekade zum Beispiel, die aus der Theorie, aus der Kunsttheorie kommt, das total getrennt sehen und dass das jetzt irgendwie in solche Bahnen gelegt werden soll, dass jetzt genau vorher alles irgendwie vermischt werden sollte und das total neu war und deswegen irgendwie Widerstand trifft und jetzt ist irgendwie ganz klar rausgedeutet wird, das soll irgendwie so einfach nicht sein. Also insofern hat Angela natürlich, wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, was du sagst, recht, da bleibt noch so eine Urszene eines nicht gelösten Konflikts zwischen Theorie und Praxis und es taucht immer wieder in neuen Gewändern auf, aber es bleibt sozusagen so die Urszene der Akademie, dass es offensichtlich nicht wirklich zu lösen ist und dass es da immer wieder Konflikte, Auseinandersetzungen, Claims von allen Seiten gibt, ja, die aber für noch ganz andere Konflikte stehen, aber es wird darüber abgehandelt. Was es gibt natürlich dann auch mit Sicherheit irgendeine Form der Denktradition, auch die sich verortet dann an der UdK oder auch vielleicht in Berlin, die vielleicht mit der Einführung der Seminare, die ihr zum Beispiel geführt habt, also wo eine gewisse feministische und poststrukturalistische Kritik und Seminare, die ja genau an dem Punkt eigentlich ansetzen, wo also eine Begrifflichkeit, eine andere Begrifflichkeit des Materialismus auch mit reinkommt, ja, der eben nicht, der in der philosophischen Tradition nicht mehr eine, also sich woanders verortet, also nicht unbedingt in dem, wie also mit Deleuze-Guattari zum Beispiel eben speziell eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis und auch einer anderen Form des Materialismus in irgendeiner Form gedacht wird, der eigentlich eine Kritik darstellt. Ja. Das heißt, eigentlich hat man das Gefühl, dass es dann auch um eine Art von Denktradition oder es gibt hier irgendwie einen Konflikt, da geht es um das Vorhanden einer Denktradition und einer Verortung einer Denktradition, der sich aber irgendwie nicht wirklich artikuliert. Und das hatte ich an eben an gewissen, also oder ich frage mich gerade, also ist es sowas? Und ich hatte immer wieder das Gefühl, es könnte auch an der Stelle so sein, weil natürlich, also um es einfach zu sagen, die Klassen, die mit Medien zu tun haben, Foto, Film, Video etc., müssen immer auch theoretische Klassen sein, weil Foto, Film, Video Instrumentarium des Denkens sind. Ganz klar, und in den Kunstpraxen immer als Instrument des Denkens und als Denkmaschinen mitgedacht werden. Insofern ist es klar, dass diese Verbindung eigentlich dort extrem auftaucht, symptomatisch auch immer auftaucht. Und also sich nicht einfach wegdenken lässt, sozusagen. Also ja, oder von den Bereichen ja auch ein ganz starker Theorie-Schub gekommen ist, der dann von der Kunstgeschichte, wenn ich jetzt mal von der Seite sprechen soll, oder von der Kunsttheorie als klassische Disziplin an der Akademie ja auch aufgenommen wurde, was aber, wenn man ne, in die Geschichte geht, natürlich genauso über Malerei gesagt werden kann, dass Malerei von Anbeginn an immer auch Diskurs war, aber das sind ja natürlich so Sachen, da kriegst du ja also extrem Gegenwind, also schon wenn du das Wort in den Mund nimmst oder namens oder wieder nimmst, also ich weiß es nicht so ganz genau, wie jetzt so die Stimmung ist. Aber du hast natürlich völlig recht, dass da konnte man nicht mehr drum herum, dass es so ist. Bei der Malerei oder bei diesen klassischen Medien konntest du es noch verdrängen, dass es auch so ist. Mhm. Ja. Und dass die guten Malerinnen und Maler immer auch eine Diskurspraxis betrieben haben, auf die eine oder andere Weise. Ja. Aber da war es völlig klar, dass es ohne theoretische Begleitung nicht geht. Da kann man natürlich jetzt auch so, man muss es glaube ich schon aber auch immer noch in so einer Ambivalenz halten und diskutieren, was es heißt. Ja? Also sozusagen, weil die UdK würde ja glaube ich sich von offizieller Seite nicht dagegen verwahren zu sagen, na klar sind wir heute eine Wissensgesellschaft und die Universität muss sich auf das Paradigma der Wissensgesellschaft beziehen. Das ist ja extra. Ja, also die bekennen sich ja auch mit diesen Artistic Research Programmen und mit diesen ganzen postgradualen Programmen und so weiter und so fort. Aber das sind eben alles getrennte Programme. Ja. Ich meine, das Interessante in der Situation und das, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, weil natürlich eine Gefahr wäre, das jetzt rückwärtig zu idealisieren. Also ich glaube auch, dass man ein bisschen sehen muss, dass es auch ein bisschen so ein Kontingent ist oder jetzt nicht von uns erfundene, sondern auch durch eine ganze Reihe von Umständen, die wir nicht alle beherrscht haben, sich etwas gefügt hat. Und zwar für einen Moment. Und ich glaube, dass auf der einen Seite Sachen, die an der Universität und auch an der UdK eigentlich, sobald sie und sozusagen disziplinär gerahmt sind, alle willkommen sind. Also das war schon die Medientheorie in den 80er Jahren, das waren die Kulturwissenschaften in den 90er Jahren oder so, die ja so und so ganz bestimmte thematische Auseinandersetzungen, die wir in den Seminaren aufgegriffen haben, auch selber geführt werden. Und damals auch, ich erinnere mich an in der UdK auch am Institut Kunsttheorie, wie Lüdeking kam, der auch, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem medientheoretischen, wenn dann auch zum Teil auf Baudrillard-Bezüge und so weiter, aber es war auch ein Aufgreifen und Einsteigen in bestimmte Debatten. Die Hauptauseinandersetzung war, glaube ich, schon wirklich eine Art von Lehre, die quer zu disziplinären Spaltungen, quer zu Hierarchien in den Fachbereichen läuft. Und das löst traditionell sehr große Unruhen aus. Sobald diese Sachen gerahmt sind, also das kann man ja, also Sie habt ja jetzt die ganzen Sachen alle auch schon genannt, also dass die UdK selber diese Vorstellung, dass es künstlerische Promotionen geben soll und so weiter, es geht alles in eine ganz bestimmte Richtung. Und trotzdem glaube ich, dass die Spezifität, oder es war auch ein bisschen ein besonderer Moment damals war, dass noch mehr auch auf dem beharrt wird, dass Wissen auch das Diskutieren von Problematiken in einem kritischen Kontext ist. Das heißt, etwas, was in letzter Instanz zumindest tendenziell dazu in der Lage wäre, in dein eigenes Leben und die Bedingungen deines eigenen oder des kollektiven Lebens wieder zurück einzugreifen. Und da die UdK ja eine relativ große Institution ist, in der es auch viele inneruniversitäre Konflikte, Hierarchieprobleme und so weiter gab, gab es ja eine sehr enge Kurzschlüssigkeit zwischen theoretischen und kritischen Diskussionen und der Art und Weise, wie man auch an der UdK reagiert hat in inneruniversitäre Konflikte. Und ich glaube, das war recht besonders und auch, dass man für eine bestimmte Zeit lang diese Transversalität in der Theorie, aber auch, dass es quer zu den praktischen Trennungen gibt, die sowohl die Universitäten als auch der Kunsthochschulapparat permanent eigentlich versuchen aufrechtzuerhalten, dass es für Momente überwunden wurde oder zumindest ein bisschen angeht, denn wir hatten damals ja auch ähnliche Probleme, dass in Frage gestellt wird, mit welcher eigentlich theoretischen Berechtigung ganz bestimmte vom Institut Kunst aus jetzt Theorieseminare organisiert werden. Die Frage ist, warum das alles so ein bisschen rätselhaft vor sich geht an dieser Geschichte. Also warum es so rätselhaft vor sich geht, insofern als das dann sowas in so einer Sitzung irgendwo plötzlich diskutiert wird. Also warum es nicht klarer wird, was das Problem ist oder warum es nicht klarer diskutiert werden kann, scheinbar. Da hätte es nie eine offene Diskussion gegeben. Ja? Es hätte nie eine Diskussion, bis heute nicht, also wo sich die Positionen, die da sich im Namen der institutionellen Macht aufrichten, sich selber mal zur Disposition gestellt hätten. Zu sagen, lass uns mal diese neuen Verhältnisse, die hier aufkommen, und die müssen ja nicht alle per se gut sein. Also ich würde da wäre ich auch vorsichtig, ne? In dem, was wir, das müssen auch andere bewerten, das können wir nicht leisten. Aber dass mal eine offene Diskussion darüber stattgefunden hätte, also da hat schon extrem was, als bei Katja auch ansprach, so die Hierarchie sofort. Also und da in dem Moment, ja, wo aus diesen Klassen ja, so ein Druck kam, ja, da was Neues aufzumachen, in dem Moment fand so wirklich eine ganz extreme Bewegung zur Retraditionalisierung, zur Rückbesinnung auf Kernkompetenzen, so Dinge, die schon in Bewegung geraten waren und auch notwendigerweise bei denen in Bewegung geraten waren. Also, was weiß ich, Kudielka und so weiter, die haben ja nicht alle Blödsinn gemacht. Ja? Der hat sich ja auch mit brasilianischer Kunst beispielsweise beschäftigt oder so. Aber in dem Moment, wo sozusagen so eine Bewegung, die nicht kontrollierbar, die nicht einordnbar, die sich nicht in dieser Hierarchie, in dieser Struktur und so weiter, gibt es sozusagen sofort diese Retraditionalisierung. Und meinst du nicht, dass es auch nochmal eine Gender-Problematik da drin steckt? Also ich habe das gehört, jetzt, wenn wir das Beispiel haben in der UdK, Katharina Sieverding, es gibt es im Skandinavischen, sowohl in Kopenhagen als auch in Stockholm in der Akademie, gab es Frauen, die sozusagen auch versucht haben, da etwas neu zu machen im Sinne einer gleichzeitig Theorie, kritischen Theorie und Alltagspraxis. Und beide sind auch extrem an eine Mauer gestoßen und haben sich daran so weit abgearbeitet, dass ja, bis hin zur persönlichen angegriffen, also tieferen Angegriffenheit. Also ich habe das Gefühl, das ist so, da trifft sich schon auch eine bestimmte sowieso institutionelle Macht natürlich auch mit einer, die ist dann so, wie sie ist. Also die ist dann da ist vor allem auch, finde ich, ein ganz spezifischer, finde ich, sozusagen Brisanz in der Frage, weil sich ja in der Kunst, ich meine, was ich schon sehr, sehr lange auf alle Fälle diese Figur der Transgressivität als männliche Künstlerfigur ja abgefeiert wird. Also das Modell Jonathan Mese mit all den historischen Vor- und Läufern, die man sich denken kann, gibt es ja eigentlich den Kultus des transgressiven, urbanen, denn die Esken, verrückten, alle Normen, alle Spießigkeiten überwindenden Genius, also den es eben auch in den popkulturellen Varianten gibt. Und das waren ja zum Beispiel Sachen, weil genau dieses Moment zwischen, was weiß ich, das da an der UdK eigentlich auch sozusagen konservative Post-68er sind, die auf der einen Seite diesen heroischen männlichen Kultus oder so des genialen Überschreiters abfeiern, aber totale Schwierigkeiten haben gegenüber überschreitenden weiblichen Figuren und eigentlich diejenigen sind, die das auch immer wieder zurück vergeschlechtlichen oder diesen Vergeschlechtlichungsdiskurs, obwohl sie sich bestimmt nicht als erste Produzenten irgendwie eine Genderpraxis sehen, eigentlich auf einer konservativen Art und Weise gemacht haben, weil es da extreme Scheuklappen gibt, wenn Transgressivität von weiblicher Seite aus praktiziert wird und wie jetzt auch explizit zum Beispiel diese Seminarreihe damals über die Diskussion der Dandy-Figur über die Frage der Transgression, sowohl kunsthistorisch, also angefangen, was weiß ich, von Positionen Benjamin über Baudelaire, bis hin zu zeitgenössischen Diskussionen der Frage der Bedingungen von Transgressivität. Damit haben wir genau versucht, in diese besondere Überlagerung, die das im kunsttheoretischen, aber auch im kunstpraktischen Feld eigentlich hat, zu reagieren. Und ich glaube, dass insofern auch das Verhältnis darin gegendert war, weil ich glaube, dann Leute wie wir hier oder auch andere wie Isabel Loray oder Jito oder wie auch immer sozusagen diese Figuren ja auch aus ihrer theoretischen Auseinandersetzung entwickelt haben. Ja? Also, und auch sozusagen eine Kritik dessen, was bei dir jetzt ansprach. Und in dem Moment war das ja schon nicht mehr markig, war das ja schon nicht mehr sexy und so weiter und so fort, war das ja eher schon in Richtung Akademismus sozusagen abgeschoben. Ne? Also es ist ja total widersprüchlich, weil sie ja selber sozusagen eine Art von Akademismus einfordern, aber auf der anderen Seite es als eine Form missachten, die dann von Leuten kommen, die im Sinne der Repräsentation da anders agieren oder, sagen wir mal, eine bestimmte hierarchische Struktur in Frage stellen oder darin nicht funktionieren oder die Seminare gingen darin ja nicht auf oder die konnten sie nicht integrieren. Ja. Ja, das ist wirklich interessant. Also man hatte auch die, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal anschaue, wie die in den Akademien, Kunstakademien in Deutschland diese Entwicklung eigentlich, also aus den 80ern, 90ern bis heute in Bezug zu den speziellen Feldern, die Medien, Kunst betreffen oder auch experimentelle Film und Medienkunst und so weiter, die meines Erachtens, wie ich es vorher schon gesagt habe, auch im Diskurs, also über da, wo sie stattgefunden haben, Ausstellungen, Festivals, also es waren eigentlich immer auch Orte des Nachdenkens, der Diskussion, der politischen Diskussion. Also man hat schon das Gefühl, es gibt so ein gewisses kritisches Feld, was da produziert, was lebt und was sehr gut sich gegenseitig befruchtet und auch sehr stark ist, was einfach immer mehr eingeschränkt werden soll in dem, wie Stellen in den Universitäten und Akademien ausgeschrieben werden und so weiter. Also es gibt eigentlich ganz, ganz wenige Stellen nur noch für diese Felder. Sie werden also spezifisch weg ins Design auf der einen Seite gedrückt. Also es gibt dann eben ganz viele Ausschreibungen für eine Form des Mediendesigns und so weiter oder eben so eine Art von Kommerzialisierung oder Filmakademie auch, in dem Sinne Industrialisierung dieser Produktion. Also diese Form der individuellen Produktion, die auch mit sehr starken theoretischen Hintergründen zu tun hat oder sowas, ist als Stelle eigentlich, wird immer seltener. Man sieht wirklich, wie sie mehr und mehr wegbrechen, diese ganzen Stellen, sodass man, also ich mir vorstellen kann, dass in 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich, vielleicht gibt es dann nur noch eine Stelle oder so eine Art von historischer Dinosaurierstelle für diese Form von Produktion, die aber auf der anderen Seite unglaublich stark wird, überall stark wird. Ich meine, die Ausstellungen und Ausstellungsfelder sind also zu 80% davon eingenommen, mehr oder weniger. Ja. Also es ist irgendwie widersprüchlich eigentlich. Also man hat das Gefühl, dass es eigentlich schon um eine Kritik geht, mit der man sich sehr schwer tut innerhalb der Akademien, die irgendwo auch institutionalis anzusetzen sozusagen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Unis, wenn man es jetzt noch nett sagen will, sich darum kümmern oder sich darauf konzentrieren, womit die Leute, die Unis verlassen, womit die Geld verdienen. Also ich meine, wenn man es jetzt auf so einen Job mäßig sieht, wo man wirklich Kohle verdient, das ist dann vielleicht Mediendesign und das wäre jetzt ungefähr die Argumentation, mit der man sowas auch dann irgendwie durchsetzt oder gerechtfertigt wird. Ja. Oder auch die Unis sind ja selbst unter diesem Druck, dass sie jetzt plötzlich Drittmittel von irgendwelchen komischen Companies organisieren müssen, um überhaupt noch Senatsgelder zu bekommen. Was ja, gut. Irgendwie absurd ist. Und wenn das dann immer weitergegeben wird, dann ist halt am Ende, ist dann einfach der ganze Diskurs weg und es geht einfach nur noch darum, wo kann man irgendwie überleben überhaupt, und das ist dann der übrig gebliebene Job und die Aufgabe der Uni. Also es ist wirklich so ein wahnwitziges Zusammenspiel von so einer neoliberalen Organisation, dieser scheinbar autonom gewordenen sozusagen Universitäten, einer extremen Politik der Austerität bei gleichzeitigem Durchregieren von oben bis unten. Also Leute, die in diesen institutionellen Positionen sind, meinen sich sozusagen im Sinne der ökonomischen Rationalität einer sozusagen, sehr willkürlichen, sehr belanglosen Form sozusagen der Meinungsbildung. Also sie orientieren sich nicht mehr an der gemeinsamen Diskussion, sondern funktionieren im Sinne sozusagen einer Autorität. Da muss ja auch nicht mal unbedingt der böse Chef oben stehen, sondern das ist die Funktionsweise, in der sich Leute innerhalb so einer Hierarchie organisieren. Die Studierendenproteste gegeben und so weiter und so fort. Gerade hier in Wien, also die Studierendenproteste, die ja ganz stark von Wien ausgegangen sind, waren ja sehr kraftvoll, sehr artikuliert, die waren ja sehr positioniert und überhaupt nicht naiv und überhaupt nicht irgendwie romantisch, sondern genau da an den gesellschaftlichen Stellen, um die es geht. Also insofern sehe ich das jetzt auch nicht so kulturpessimistisch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es sozusagen an den Schnittstellen, wo ihr jetzt seid, fertig werden. Was passiert jetzt? Das finde ich so eine schwierige Frage. Und da gibt es, also wenn man da so mit diesem Denken reingeht, dass ihr euch angeeignet habt, sprechen wir mal über euch auch. Also was ihr mit der, auch jetzt mit Madeleine zusammen versucht habt, da weiter zu probieren oder so, da scheint so ungefähr keinen Ort mehr für zu geben. Also kein Raum, und das ist doch so spürbar. Also dass diese Räume wirklich auch gewaltsam geschlossen werden. Ja, das meine ich, genau. Das ist aber eben nicht nur an der Schule, sondern man hat das Gefühl, dass das also zum Beispiel in Hamburg teilweise auch so ähnliche Konflikte gab. Es gab ein bisschen Probleme in der Art, vielleicht nicht ganz so explizit auch in Köln oder sowas. Man hat das Gefühl, dass das durchaus weitflächiger ist. Und wenn es so ist, dann ist es ja auch ein Symptom. Das heißt, der Neoliberalismus, der ja überall in Universitäten von der wissenschaftlichen Seite bis hin zu irrsinnigen Entwicklungen in England, ja, wo also ganze Bereiche der Universität praktisch nicht mehr finanziert werden, die irgendwie das Feld der Kritik irgendwann mal waren. Der Neoliberalismus, insofern hier sich überschneidet mit einem bestimmten Genre, also, oder sagen wir mal so, ich würde gerne verstehen, warum es so schwierig ist, Visual Research dann als akademisches Programm in irgendeiner Form einzuführen und damit umzugehen. Also ich bin ja auch in Goldsmith und so, man kann damit kaum umgehen, man verlangt einfach das Doppelte, also neben der künstlerischen Arbeit dann noch die theoretische Arbeit dazu. Genau. Und ja, da muss aber die theoretische Arbeit ganz einfach auf der Theorieebene genauso beantwortet werden und die künstlerische Arbeit existieren. Also man kann das Instrumentarium, die Arbeit zu bewerten, ist aber eigentlich die der Akademie in Bezug, also im klassischen Sinne, dem Text gegenüber oder so. Also man tut sich wirklich schwer, sagen wir mal, da eine reale Form, also man sagt dann natürlich, in der Praxis sieht es dann anders aus, die Kommissionen sind dann eben durch Künstler auch die da drin auftauchen und die das irgendwie dann Case per Case abhandeln sozusagen. Aber per se wird es irgendwie also nicht strukturell nicht klar oder so, wie jetzt die künstlerische Arbeit gewertet wird, ganz in diesem Modell. Also überhaupt diesen Theorie, Praxis, Projekten droht ja noch ein ganz anderes Problem oder die sind ja noch einer ganz anderen Problematik ausgesetzt, hast du ja schon angedeutet, dass das ja eher so projektorientierte oder basierte Formen sind, für die du dann meistens eigenes Geld beantragen musst in aufwendigen Forschungsanträgen. Die kannst du nachts machen, also neben deiner Arbeit. Also das ist auch eine Arbeit, die dir überhaupt nicht gegolten wird. Ja? Also diese ganzen Forschungsanträge. Und man muss halt, oder Mann, Frau, muss sehr aufpassen, weil diese projektorientierten Arbeitsformen natürlich auch dazu tendieren, Strukturen abzubauen. Das Ganze ist ja so, die Institution wird ja nicht im Sinne der bürgerlichen Bildungsinstitution, der Universität, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, langfristig sozusagen die Gelder, die in Strukturen reingehen, die in das sogenannte Pauschalbudget reingehen, zu reduzieren. Und die Gelder genau über solche Projekte reinzuholen, in die wir verstrickt sind. Ja? Die wollen nur noch kurzfristig, mittelfristig projektorientierte Programme und dann musst du eben Effizienz, Relevanz und so weiter, was du alles unter Beweis stellen musst. Also wir, die wir für die Verknüpfung von Theorie, Praxis sind, auf der Basis und in dem Rahmen verstricken wir uns wieder in diese Ökonomie, die wir kritisieren, ob wir wollen oder nicht. Ja? Also das ist so ein anderer Teil. Deswegen hat uns ja die Akademie auch ganz gerne oder die Universität, weil wir genau dafür die Vorlage bilden. Ne? Und Leute, die es ja gewöhnt sind, sozusagen von nichts zu leben und die es gewöhnt sind, sozusagen auch Arbeit gerade zu idealisieren, die, mit der man nicht Geld verdient, ja? Genau die stehen ja dafür auch so ein bisschen Modell, dass man das durchsetzen kann, eine extreme Politik der Austerität bei gleichzeitig maximaler Leistungsanforderung. Ohne dass du je wirklich tatsächlich langfristige Perspektiven hättest. Ja. Also die Prekarisierung ist dem ja auch eingeschrieben. Ich würde auch nochmal vielleicht anfügen, dass jetzt sind wir mal auf die UdK bezogen, dass es diese zwei Klassen gab. Es gibt ja auch eben die Ex-Douglas-Klasse oder die Nachfolge von Douglas-Hito-Klasse, die ja auch ähnlich aktive Studenten hatte, die irgendwie sich mit der Sieverding-Klasse zusammen oft artikuliert und geäußert haben, dass es auch eben die zwei Klassen waren, wo studentisch so unglaublich viel Aktivität passiert ist und dass es vielleicht nicht nur mit der konkreten Geschichte dieser zwei Professuren oder was danach passiert ist, zusammenhängt, sondern auch vielleicht symptomatisch dafür steht, dass er das da, was eingefordert wird, also was vital eingefordert wird, weil wir wollen zusammen diskutieren, wir brauchen einen Diskussionsraum, wir brauchen einen Denkraum, wir brauchen einen Raum, in der diese Form des Medialen irgendwie mit eingeschrieben ist als Denkmaschine sozusagen in irgendeiner Form und dass da auch dann die Studenten sozusagen so aktiv werden, also und eigentlich sagen wir mal, dieses Einfordern dieser Form von Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis da irgendwie artikuliert wird, fände ich vielleicht ganz wichtig, das auch mal so zu sagen, also dass es nicht darum geht, eine bestimmte Position und bestimmte Genre nur zu fordern oder einzufordern innerhalb der Akademie, sondern dass es auch darum geht, es zu artikulieren, dass diese Räume für das künstlerische Schaffen vital wichtig werden. Ja? Für den Prozess ist egal, es kann disziplinüberschreitend sein zwischen Malerei und so weiter, es kann eine Passage sein, wie auch immer, aber dass es eben nicht nur eine Wahl des Mediums ist, sondern dass es ein Prozess ist, der nicht stratifiziert werden soll, auch, sondern der eben zusammen gedacht werden muss in solchen Orten. Ja. Was also weggeht von dem, ja, ich interessiere mich jetzt irgendwie für das Medienkunstexperiment und mache das, sondern es kann an allen möglichen Stellen und es ist wirklich wichtig, wenn man in dieser Gesellschaft lebt und ständig mit den Zeichen und Bild und so weiter Strömen irgendwie zu tun hat, dass es praktisch diese Stellen gibt. Ja? Und wenn es die nicht gibt, wird nicht nur ein Genre sozusagen irgendwie zugemacht, sondern es wird auch eine bestimmte Form des Nachdenkens einfach zugemacht. Das finde ich halt also bemerkenswert. Die Aktivität der Studenten für mich ist auch immer das, dass die ganz stark eigentlich das eingefordert haben, wir müssen unbedingt irgendwie einen Diskussionsraum herstellen. Also das war wirklich zu spüren auch, ja, wie groß das Bedürfnis danach war einfach. Ja. Von ganz unterschiedlichen Seiten aus. Die kamen ja aus allen möglichen Klassen an. Ich meine, die Frage ist ein bisschen diese Wechselverhältnisse, die Sabet eben angesprochen hat, also dass wir sozusagen mit der Ökonomisierung der Universität oder der gesamten Neoliberalisierung des Wissens und aber auch des Kunsthochschulapparates eine Situation gerade, wo man auf der einen Seite denkt, projektorientiertes Arbeiten, medienbasiertes Arbeiten, ganz bestimmte Themen des theoretischen Bereichs, die vielleicht in Deutschland sehr lange irgendwie permanent marginalisiert waren oder man eher im angloamerikanischen Bereich gesehen hat, wie jetzt sagen wir einfach mal Cultural Studies, Postcolonial Studies, jetzt aber inzwischen angekommen sind und angeboten werden in ganz bestimmten Programmen, die entweder zusammenhängen mit den ganzen irgendwie Promotionsgängen, die es gibt. Das heißt, du bekommst oder etwas, die zahlungspflichtig sind, ne? Genau, Postgraduate, damals war das noch Kulturjournalismus an der UdK, der erste Studiengang, der plötzlich mit 800 Euro oder Mark, das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, also ich hatte mal jemanden mit 5000 Euro. Ja, das fing damals, aber das ist ja dann auch interessant, dass das so mit kleineren Beträgen natürlich anfängt und dann wahrscheinlich hochklettert. Oder eben diese ganzen Projektanträge, die dann darüber, also dass es dazu kommt, dass das immer nur noch sehr, sehr kurzfristige Sachen sind. Das heißt, wie... Und das kann ja nur die Aufgabe von Studierenden und an den Universitäten und Kunsthochschulen Beschäftigten sein, gemeinsam darauf zu reagieren, wie diese sozusagen doppelte Bewegung, der man ausgesetzt ist, im Zuge der Neoliberalisierung kommt es zu einer thematischen Öffnung und gleichzeitig kommt es zu einer disziplinären Schließung und zur Prekarisierung des Großteils der Arbeitsverhältnisse. Gleichzeitig aber wird innerlich viel mehr zugelassen. Und dieses Wechselverhältnis, glaube ich, kann auch nur kollektiv aufgebrochen werden. Oder da waren ja die Uni-Streiks, die dann ja auch von der Kunstakademie in Wien losgegangen sind, ja interessant, dass Leute genau sich in das Zentrum dieses Scharniers sozusagen setzen. Da geht ja auch, also was für mich ein wichtiger Aspekt ist, der damit auch zusammenhängt, ist natürlich einerseits, wir finden das gut, dass sich dieses Feld in der Kunst geöffnet hat, ja, für Denk- und Theorieformen, ganz wichtig. Aber die Tatsache, dass sich das so stark in Projekte rückkoppelt, sozusagen, die dann so in Paketen angeboten werden, ne, die dann so quasi schon auch ein sehr konsumistisch, um jetzt mal so ganz klassisch zu argumentieren, da muss man, und das ist mir neulich aufgefallen, als wir über den Vergleich künstlerische PhDs und wissenschaftliche Dissertationen, die einfach manchmal sehr viel länger brauchen, ja, und was das auch bedeutet, es übt einen extremen Druck auch auf die klassisch-wissenschaftlichen, philosophischen Dissertationen, nämlich die sollen sich auch mal kürzer fassen, ja, also das ganze Time-Management verändert sich, ja, du musst sozusagen, also es muss zielführend sein, das ist ein Stichwort in Österreich, ja, das habe ich mal als erstes gelernt. Ja. Und das heißt also sozusagen, dass es auch ganz stark um zeitlich verkürzte Forschungsprogramme geht. Ja. Und das, damit ist natürlich auch die sogenannte, ich will sie nicht romantisieren, weiß Gott nicht, also Autonomie der Wissenschaft steht damit auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, steht wirklich tatsächlich auch auf dem Spiel. Also es ist sehr systemisch, wie sich das sozusagen durch alle Bereiche durchzieht. Dieses Projektdenken ist ja in der Kunst, wird ja nicht geliebt in dem Sinne. Also man versucht ja alle möglichen Strategien, um auch diese Form dessen, also dass man Finanzierungen sucht, auszukommen. In meiner Praxis sind es dann halt so Projekte, die halt 10 Jahre dauern und dann verschiedene Outputs haben und eigentlich nicht mehr als Projekt formulieren kann, sondern als langjährige Recherche und wo es dann um Datenbanken geht und Archive oder so, die sich immer wieder artikulieren an bestimmten Punkten, wenn man auch eben genau diese Einschnitte des Projektdenkens eigentlich, das ist ein Problem. Ja? Das ist auch also in der Filmarbeit oder in der, es ist eigentlich auch nur aufgrund der Finanzierungs Problematiken in dem Sinn entstanden, die sich dann da vielleicht reintragen oder so. Also es wird aber, gibt da genauso viele Strategien eigentlich, das anders machen zu wollen oder so. Ne? Was auf alle Fälle im größeren Kontext interessant ist zu sehen, dass die Universitäten oder so, die wir jetzt ja eigentlich kennen oder selber gewesen sind, ja, die sind die aus den Auseinandersetzungen von 68 gekommen sind und eine bestimmte sozusagen Instituierung dieser sehr zugespitzten Situation von 68, wir sind inklusive aller Mitbestimmungsrituale, die die Uni hatte und die ja auch eine bestimmte Fixierungsbewegung von 68 selber schon gewesen ist. Also. Und inzwischen hat man den Eindruck, wenn man sehen kann, dass heute eher die Unis eine konservative Revolution oder eine Revolution von oben erleben. Und darin, also mit den ganzen, ich meine, Berlin ist doch da das Ideale oder so Brennglas geradezu von einer Stadt, die im Grunde genommen bankrott ist, die sich selber aber erfindet als Wissensstadt, als Forschungsstandort, als die Kreativitätsstadt an sich und versucht auch genau ein ganz bestimmtes Modell der Subjektivierung groß zu machen, ne? Arm, sexy, prekär, flexibel, von einem Projekt zum nächsten Projekt genauso. Ich meine, die Frage, Sabe, die du eben gestellt hast, ich meine, das ist euer Radioprojekt, ihr werdet jetzt fertig und in Berlin, wo das ja gerade richtig geradezu piekt oder so, es kommen ja auch viele Leute hin, auch die hier an was weiß ich, an die Graduate School kommen oder auch an Artistic Research Sachen machen. Und gleichzeitig merkt man ja auch, dass in dieser Stadt an beiden Schrauben gleichzeitig gedreht wird. Ökonomisch wird es immer prekärer eigentlich und werden Möglichkeiten permanent eingegrenzt. Auf der anderen Seite gibt es diese imaginäre Produktion oder so eines, ach wie transgressiven Lebens, was aber, was die materielle Basis anbelangt und was die politische Basis, also eigentlich ein Rückbezug der eigenen Produktion auf die Bedingungen, unter denen man produziert, also in welchen Dingen auch immer, das muss nicht nur im Modus der Kritik sein, es kann ja auch in anderen Modi passieren, man den Eindruck hat, also außer einer Geste, die man sich vielleicht mal ab und an leistet, gibt es da gar nicht. Und das finde ich, dieses an beiden Schrauben drehen, das finde ich auch ein ganz gutes Bild. Also wenn ich mir jetzt überlege, also diese Einführung der kostenpflichtigen Studiengänge, also wer sich in Zukunft eine Kunstausbildung leisten kann. Also das sieht man ja jetzt schon auch durch den Bologna-Prozess. Das hat ja so einen Zynismus angenommen im Rahmen von Globalisierung, dass sich zum Beispiel die englischen Universitäten, auch die Kunstuniversitäten, die wollen Studierende aus China, aus Taiwan, die wirklich richtig da zigtausend Pfund hinlatzen. Und die Tendenz gibt es also in Wien auch, also dass man wirklich extrem um diese Studierenden außerhalb der EU, bei gleichzeitig unglaublich rigider sozusagen hermetischer EU-Politik sozusagen wirbt. Und das sind dann Leute, die können sich das nur leisten, wenn sie reiche Eltern haben, wenn sie einen reichen Background haben. Und also du siehst auch wirklich, wie so eine Klassengesellschaft sich dann nochmal ganz neu manifestiert. Wir haben eine Studie an der Akademie durchgeführt, das zeigt ganz klar, es ist ein minimaler Bereich oder eine minimale Zahl von Studierenden, die also sozusagen Arbeiter-Background haben oder wo die Leute migrantischen Hintergrund haben. Minimal, und es sind sozusagen sinkende Zahlen. Ja? Mhm. Und gleichzeitig steigen die Zahlen von Studierenden aus begüterten Familien. Und das muss man sich umrechnen, sozusagen auch auf dem Kunstmarkt, wie da produziert wird. Es gibt so Leute wie euch und wie viele sozusagen, die so produzieren, wie Katja das gerade beschrieben hat, das wird wohl auch gewollt, also oder dafür gibt es schon auch einen Rahmen, aber gleichzeitig da, und das sehen wir jetzt auch, ich behaupte das mal, jetzt auch an der UdK, mit bestimmten Künstlern, die da auf den Latz hauen, ja, die da Olafur Eliasson und so weiter, das sind Millionen. Es gibt kein Sensorium, das glaube ich ist ein ganz guter Punkt, man sieht dann auch, welches Sensorium schon institutionell verortet ist. Mhm. Also sozusagen, also der Mensch mit Migrationshintergrund, ich finde es immer toll, weil ich stelle mir dann immer so einen Heiligenschein vor. Irgendwie. Es scheint und leuchtet dann irgendwie Migration aus dem Hintergrund. Ja. So indirekte Beleuchtung von hinten. Die indirekte Beleuchtung von hinten ist auf jeden Fall dort nicht verortet. Und das Sensorium fehlt komplett, kann ich jetzt nochmal dazu sagen. Das ist vielleicht dann auch wirklich das Sensorium gegenüber dem Feminismus fehlt auch weitgehend, oder was man dann überhaupt als feministisches Projekt innerhalb der Theorie, man muss ja heute auch noch sagen, dass es scheinbar das Sensorium dazu auch fehlt, dass man also diese Theorie, Entwicklung der letzten 20 Jahre, die ja weitgehend mit dem Feminismus auch zu tun hat, ja, scheinbar irgendwie, da fehlt irgendwie dann auch das Sensorium oder so dafür, finde ich, ja, also in diesen Stellen. Aber insofern ist es echt ein sensorielles Problem. Ein sensorielles Problem. Also wir müssen die Politik des Sensoriellen verändern. Insofern schon bei Deleuze. Hier haben wir zwei Abgeordnete der Deleuze-Fraktion, die können uns sagen, wo es lang gehen wird. Ich muss jetzt leider ganz schnell weg. Okay. Deine Sensoren pflegen. Ja, ja, genau. Gute Besserung. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, gibt es denn noch überhaupt irgendeinen Bereich, den wir noch ansprechen wollen? Sollen wir noch über schöne Dinge sprechen? Ja, wie soll es denn jetzt werden? Sollen wir nicht mehr studieren? Einfach, muss man was Neues machen? Ihr habt das schon studiert. Ihr habt doch wirklich was klar gemacht mit der Form, die ihr euch gewählt habt, was ihr da gesetzt habt. Also das muss ich jetzt mal sagen, das ist für mich wirklich sehr positiv. Also wie was ihr mit Madeleine gemacht habt, also diese Auseinandersetzung, wie ihr das durchgeführt habt, wie ihr euch verbeten habt, dass euch da jemand vorgesetzt wird, den ihr nicht wolltet. Also ich meine, das finde ich in dem Rahmen des Möglichen, finde ich das sehr, sehr toll. Natürlich auch nur funktioniert jetzt in dieser Situation, dass es einfach sowieso geschlossen wird und die wissen, das geht jetzt nicht mehr so lange, dann kriegen die halt noch jemanden und der wird dann halt auch nur irgendwie viertel gehalten und gegeben. Also so unter den Bedingungen ging das. Da kann man jetzt irgendwie scheinbar nichts machen, langfristig in der Institution tatsächlich was zu verändern. Also mit Gremienarbeit zum Beispiel. Es gibt diesen Freiraum Interfox, mit dem man was machen kann. Es gibt eventuell noch den Aster, aber das funktioniert eigentlich in der ähnlichen Linie wie die UdK, noch studentischer Basis. Irgendwie hat man einem mit so politischer Arbeit keine Chance, was zu bewegen. Also ich finde jetzt nicht, dass da nichts passiert ist, muss ich wirklich sagen. Wenn man das ganze große Revolutionsmodell, also ich finde schon, dass von euch und auch von euren Vorgängerinnen, dass da viel ausgegangen ist und dass da viel passiert ist. Und also da fände ich jetzt fast schade oder politisch jetzt vielleicht auch fast schwierig, wenn es jetzt nur so in eine negative Linie gestellt wird. Also der Stachel ist schon drin und da sind neue Formen auch entwickelt worden. Das sehe ich jetzt nicht so eindeutig nur in so einer radikal negativen Perspektive. Ja, jetzt so vor der Wand zu stehen, zu sehen, dieses Projekt geht zu Ende. Und da wäre die Frage, wie weit kann man da nochmal auf eine Diskussion drängen? Ja, diese vielen verschiedenen Punkte, die ja vielleicht jetzt auch so in dieser Diskussion angeklungen sind, dass man nochmal in die Diskussion reintritt. Was ist das eigentlich, um das mal zu beschreiben? Ich meine, vielleicht muss man eine Sache ganz kurz nur im Hintergrund haben, oder das fand ich immer in der Zeit, wie ich da gearbeitet habe, und fand, dass von studierender Seite enorm viel Druck kam für die eigenen Wünsche, was man für Vorstellungen hat von Lehrenden, von Inhalten und von Auseinandersetzungen. In dem Hinsicht würde ich dir recht geben, Sabeth, dass die Generation von Leuten, zu denen ihr auch gehört, auch eigentlich total viel dahin gekriegt hat. Auf der anderen Seite fand ich es immer sichtbar, dass die Leute, die sich viel engagieren, eigentlich sich auch total erschöpfen. Also es ist ja auch eine Frage, apropos existenzieller oder langfristigerweise, man geht in eine Institution, macht da viel, und es gab explizit an der UdK ein paar Leute, die sehr, sehr viel sich engagiert haben, sind natürlich auch die Leute, die mit ihren eigenen Arbeiten dann zurückstehen. Also es ist ja immer genau diese Frage auch, an der die Frage der Politik sich auch nochmal so existenziell spaltet, also in zwei sehr schwierige Sachen. Zum einen positiv gesehen, wenn sich Leute mit dem Politischen identifizieren und gerne diese existenziellen sozusagen Opfer bringen oder sich sagen, mir ist das wichtig, ich setze mich für ganz bestimmte strategische Ziele, die ich habe, ein, dann kann es strategisch aber auch zu diesem Problem kommen, dass du lauter Subjektivierungen hast, wo Leute sich so heroisch mit der Sache permanent identifizieren, was ja auch ein Problem der Politik ist, so überüberzeugte, übermissionierende und so weiter Subjekte haben, oder aber andersrum, diese, wenn man sich weniger damit identifiziert und das auch lässt, sich permanent gegen die Sache auszutauschen, dass es zu diesem permanenten Ich-bin-die-Revolte-Zyklus oder so kommt, was ja eigentlich angenehm ist, wenn man das nicht tut. Gleichzeitig aber man natürlich dann auch diese Momente hat, dass man sich da auslaugt. Und andere Leute, die einfach durch diese mitnehmen, was sie in dieser Institution kriegen, sozusagen durchstudieren und viel mehr Zeit haben für ihre eigenen Sachen. Also in dem Sinne finde ich auch, dass die politische Frage immer eine Frage der Kollektivierung ist oder so. Es muss eine kritische Masse von Leuten entstehen, die sowohl erlaubt, dass man nicht nur Politik macht, sondern auch die Sachen macht, weswegen man in der Institution ist oder auch einfach ein Leben, was weiß ich, noch so hat, ne? Und aber auch eine kritische Masse, um überhaupt bestimmte Sachen durchzudrücken. Mhm. Weil natürlich gibt es auch Enttäuschungen. Man kann nicht durch institutionelle Gremienarbeit eine ganze Institution umstülpen. Das geht nicht. Das kann immer nur an reformerisch versuchen, bestimmte Sachen ein bisschen in eine andere Richtung zu biegen. Das ist ja auch, finde ich jetzt erstmal auch eine realistische Perspektive, die man mal machen kann. Wenn man größere Vorstellungen hat, was sich verändern soll, kann man die nicht in der Gremienarbeit machen. Ja, das ist, das ist schon klar. Aber sind ja auch solche Sachen, dass wir das damals noch vergleichen konnten mit Sachen an der DFB, dass es da ein studentisches Parlament gibt, die auch was zu sagen haben in der Hochschulstruktur. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch gerade alles nicht mehr vorhanden an der DFB. Die haben das gerade... Genau, das ist Abbau von Partizipation. Das gehört zum neoliberalen Regierungsmodell dazu. Das meinte ich eigentlich eher. Ich meine nicht, dass wir nichts erreicht haben oder nichts verändert haben, weil es hat sich total viel verändert. Also gerade eigentlich in der Zeit, seitdem wir da waren, war ja so das Ende dieses Diskurses um Katharina und um Rito und um Douglas und wie sich da Strukturen tatsächlich geändert haben. Aber das ist auch nur unter der Bedingung, dass die dann auch tatsächlich das Feld räumen und sich dann da strukturell was verändert und das nicht mehr in diesen Personen hängt und dann diese Es gibt ja vielleicht ein paar Grunddiskussionen, die dann vielleicht nicht mehr unbedingt in der Institution nur geführt werden, aber zum Beispiel, also diese ganze Idee, wie auch sehr stark an der UdK mitgedacht wird, also des Wettbewerbs, ja, also dass alles in eine Form des Wettbewerbs getaucht hat, was die Kunstproduktion betrifft, also tausende von Angebote, wie die Studenten sollen sich hier bewerben und da bewerben und hier gibt es noch ein Festival und hier gibt es einen Preis und der Industrielle X bietet den Preis Y in Zusammenarbeit mit der Akademie Z an und dann gibt es wieder den einen Studenten, der irgendwas gewinnt und der wird dann eben an der Website gefeiert als toller Student der Institution und die ganzen Klassenstrukturen, alles ist irgendwie also mit diesem Fieber des Wettbewerbs, als wäre es irgendwie was ganz Tolles. Die Realität davon sieht ganz anders aus, miserabel. Ja, es findet irgendwie keine Solidarität statt, kein gemeinsames Denken statt. Es sind arme Würstchen-Produktionsverhältnisse, in der irgendwie überhaupt nichts zustande kommt sozusagen, weil jeder für sich irgendwie da vor sich hin wurschtelt und so weiter. Und diese Form der Kritik, die ist zum Beispiel jetzt, vielleicht kommt es jetzt nicht direkt aus der Institution oder so oder von den Studenten, aber zum Beispiel momentan kommt es dann eher so aus Bewegungen wie Haben und Brauchen oder so, wie jetzt die Berliner Künstler sagen, Fördermodelle in Berlin, wir brauchen irgendwie mal eine andere Idee, auch in der Politik, als diese Idee, ja, jetzt hier nochmal 50.000 und wir werfen wieder ein kleines Bonbon irgendwie in die Masse, damit sich die Leute irgendwie drum schlagen können und dann können wir wieder einen posten oder sowas. Ja? Also Kunstproduktion und Wettbewerb sind im Prinzip nicht unbedingt kompatibel. Und dass diese Kritik muss halt dann irgendwo auch mal also durchdringen bis hin, weil es wird auch die Institution selber erfassen, auch die Institution wird verarmen insofern, als dass wenn sie nicht irgendwie mit etwas anderem hervortritt, also auch eine Art von institutioneller Reform in sich, dann wird sie auch tatsächlich durch diese Formen auch selbst verarmen. Weil es gibt vielleicht bestimmte Aspekte, die durch diesen Wettbewerb hervortreten, die man auch feiern kann oder was auch immer. Aber es gibt auch eben viele andere Effekte des Wettbewerbs, die eine bestimmte Form der Produktion nicht mehr zulassen. Dann eher auch im Allgemeineren, zum Beispiel eben aus Bewegungen, die jetzt momentan diskutiert werden, dass wir andere Bedingungen des Arbeitens brauchen. Ja? Und da gibt es ja übergreifend. Ich gebe dir völlig recht, es gibt da überhaupt gar keine einzige kritische, wir werden das nämlich auch, also dass da irgendwelche komischen Firmen, da irgendwelche Wettbewerbe mit pissigen 2000 Euro, ja? Ja, und da wird ein Riesenbohai, eine Kommission, werden wieder alle Instrumentarien, Mechanismen von Evaluierung in Gang gesetzt, das ist auch so eine Pest, diese Evaluierungspest, und dann am Ende wird eben der Künstler gepostet, die sind alle in Konkurrenz untereinander, statt dass sie sich irgendwie in die Mensa setzen, sich was Gemeinsames zu überlegen. Mhm. Und für die Firmen ist es ideal, das Public-Private Partnership. Das kostet die scheiß 2000 Euro, die kosten die nichts. Jede Image-Kampagne in der Süddeutschen oder weiß der Geier woher, würde die mehr kosten als dieser scheiß Preis. Und die haben aber den ganzen öffentlich-rechtlichen Kommunikations-Informationsapparat. Das ist sozusagen dann auch noch irgendwie sublimierte Form von Werbung, weil sie tun ja was für den Nachwuchs, sie tun ja was für die Bildung etc. pp. Das ist das Beschissenste vom Beschissensten. Und da kommt auch nur Dreck, also die Künstler, was die da einreichen. Also da, und uns macht es Arbeit, also meine ich, wir verweigern uns, ja, weil du sollst ja auch noch Kommissionen bilden, über deine Arbeit hinaus, um eben diesen Preis da durchzuführen. Das ist echt wirklich völlig... Überraschung. Du arbeitest gratis für Unternehmen, ja, damit die ihre Image-Kampagne über die eine sozusagen öffentliche Institution, die sie nichts kostet quasi am Ende des Tages. Toll, die komplette Erfüllung des neoliberalen Traumes. Passiert umsonst, die Kritik wird ausgeschaltet, die Arbeiterschaft kommt gar nicht an die Institution, also es ist wirklich unglaublich. Und wir Arschlöcher machen das. Und wir studieren es. Und wir es dann auch weitermachen. Das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Transformation ist messbar. Im Numen der Station. Radio 226. Weitermachen werden wir jetzt mit Ulrike Zöllner, die gerade ihre Bachelorprüfung an der Fakultät 2 Gestaltung gemacht hat. Wie heißt es? Illustration studiert. Oh je, langsam schwimmt es mir hier weg. Die Illustration studiert und die ein Buch gemacht hat, ein Graphic Novel, Graphic Fake Interviews mit Arbeitern aus der Universität. In der Zwischenzeit spielen wir ein Stück von Joke Lanz, Münsterbären. Und von Joke Lanz werdet ihr morgen früh zum Residency Panorama nochmal begrüßt, denn er war in Kairo. Jetzt aber sein Stück und ich hole Ulrike ins Studio. Thank you. Thank you. Liebe Kinder, kennt ihr den Röbi Meier? Thank you. Can I help you? Yeah, I was calling about your ad, your e-reader. Uh-huh. I mean the Tribune, I'm sorry. About the, the hot tub? Yeah. Do you want to know about the rate? Yeah. It's from $59 up to $85. Pardon me? $59 up to $85 for a whole night. Whole night? Whole night. Do you supply women? No, we don't, sir. All right. watching a lullaby. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a whale watching a lullaby. Hey, I want to find a star. Take a word of water far behind. I want to find a star. Take a word of water far behind. Someday I want to find a star. Take a word of water far behind. Where travel smell like lemon drops away. Jetzt im Studio live Ulrike Zöllner, die gerade super frisch. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah, thank you. What's that? It's still a joke. Also, Ulrike, die gerade in der Fakultät 2 in der Gestaltung Illustration, ich habe es eben schon mal gewusst, ihr Bachelor gemacht hat und ein sehr schönes Interviewheft gezeichnet hat und geschrieben hat und euch daraus jetzt vorliest. Also erzähl erst mal ganz kurz, wie war die Prüfung? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön für die Glückwunsch. Ja, die Prüfung war toll, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es waren sehr viele Freunde da, auch mein Vater und natürlich die Prüfungskommission. Das war schöner, als ich erwartet habe. Die waren alle während der Prüfung da? Ja, die waren alle während der Prüfung da und das Schönste war eigentlich, dass ich, dass nach der Prüfung noch so eine kleine Diskussion entstanden ist über das Thema und auch über die Umsetzung. Und ich hatte das Gefühl, das war so fast schon prüfungsunabhängig, eine wirkliche Diskussion, was sehr angenehm war, was nichts mehr damit zu tun hatte, jetzt irgendwie eine Note irgendwie hoch oder runter zu ziehen. Und das war eigentlich ganz schön. Also wir sind ja noch nicht oder nicht in diesem Bachelor-Master-System drin. Deswegen, also ihr kriegt tatsächlich eine Note auf eure Prüfung und es gibt Noten von 1 bis 6, wie in der Schule, oder Punkte, oder wie ist das? Und also das ist die eine Frage, und weil wir wechseln das Mikrofon immer hin und her, deswegen frage ich gleich mal mehrere. Und wie lange dauert so eine Prüfung bei euch, würde ich gerne wissen. Und ob, also das war tatsächlich öffentlich, das heißt, die waren auch alle tatsächlich während der Prüfung da, die Freunde und dein Vater und alle? So, die drei Fragen erstmal. Gut, jetzt bin ich wieder am Mikrofon und gebe auch direkt drei Antworten. Also ja, die Prüfung ist öffentlich. Das heißt, jeder kann auch die ganze Zeit draußen reingehen, was auch passiert. So, davon darf man sich dann nicht irritieren lassen. Ich habe direkt die anderen beiden Fragen vergessen. Also die Prüfung geht eine halbe Stunde, ging die, und das, dann ist so in 15 Minuten ungefähr noch so als Zeitrahmen eingeplant, um so Fragen, sich Fragen zu stellen. Und zur Benotung, ja, es gibt nur, also ich glaube, es gibt bis 4 geht es. Oder ja, irgendwie so, ab 4 ist dann irgendwie nicht bestanden und dann gibt es diese Noten dazwischen mit Komma und Zahl. Ich habe bestanden, ja. Sag mal die Note. Ja, also wir haben gestern so eine Glückskeksaktion gemacht, weil gestern war bei uns ja Prüfung und dann konnten Leute hierher kommen und ihre Kekse auspacken und dann vorlesen, was die Zukunft für sie voraussagt. Und jetzt haben wir tatsächlich, das ist jetzt keine Lüge, du kannst also dein Schicksal nicht selbst entscheiden, wir haben noch einen Glückskeks übrig. Kannst du aufmachen und vorlesen, wenn du willst, was, dann wissen die anderen auch, wie es bei dir weitergeht. Bevor du anfängst zu lesen, lies erstmal was von anderen. Soll ich auf Deutsch lesen? Okay, hier steht, Sie sind drauf und dran, Ihren Kopf mit neuen Ideen zu füllen. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich ja tatsächlich das Richtige studiert. Ich würde das Mikrofon einfach in den Halter stecken und du kannst vorlesen und vielleicht erzählen, was auf den Bildern drauf vorkommt, wenn du das Gefühl hast, das der Text nicht ausreicht. Also im Radio, sonst natürlich. Du entscheidest das. Unten ist gerade unsere Urkundenverleihung. Das heißt, ich muss mein Zeugnis unten abholen. Da würde ich jetzt kurz mal weggehen und versuchen, meinen Receiver mitzunehmen, um zu hören, was du erzählst. Falls ich aber nicht rechtzeitig da bin und du fertig bist mit deiner Vorlesung, dann sagst du, in the case you're asking, this is DJ Multitasking. Und er macht dann einfach weiter im Programm. Ja? Cool. Dann viel Spaß mit Die Kunsthochschule als Betrieb, Interviews, das illustrierte Magazin. Ja, also viel Spaß bei der Verleihung. Gut, dann fange ich einfach mal an. Danke, Ulrike. Also es ist jetzt echt ein bisschen schwierig so, ne? Ich bin ja eigentlich Illustratorin. Oh Gott, wo rede ich jetzt eigentlich hin? Weil ich ja quasi visuell arbeite und jetzt auf einmal alles Visuelle nicht mehr existiert, dann kann ich kurz beschreiben, was ich auf meinem Cover, also ich erzähle erstmal ganz kurz, dass mein Heft hat so einen holzschnittartigen Charakter. Es gibt so sehr viele Flecken und Ecken, die nicht direkt Bild sind. Also es ist sehr, dadurch so sehr lebendig, würde ich behaupten. Gut, ich fange einfach an, mal vorzulesen. Es ist ganz schwer, meine Illustration zu beschreiben. Die Kunsthochschule als Betrieb, ich habe mir so Elemente ausgesucht, die mir wichtig erscheinen, und also es gibt quasi 8 Interviews, die ich dann jetzt kreiert habe. Es treten auf der Pförtner, der Professor, die Cafeteria, die Zukunft, die Bürokratie, die Studierenden, die Reinigung und die Disziplin. Und da ich jetzt irgendwie denke, ich habe mir nicht direkt ein Konzept gemacht, deswegen fange ich einfach von vorne an zu lesen. Mit dem Pförtner geht es los. Vielleicht sollte ich vorher noch sagen, dass die Interviews fiktiv sind, also ich habe mir die komplett ausgedacht und die Illustrationen auch, aber die könnt ihr ja gar nicht hören, noch nicht. Gut. Der Pförtner. Danke, dass Sie mir geöffnet haben. Wenn Sie den Türsummer nicht betätigen, hat hier niemand Zutritt. Stimmt genau. Welch mächtige Position. Hier darf also nicht jeder einfach rein. Nein, nur die mit einem studentischen Anliegen und Mitarbeiter natürlich. Und wie überwachen Sie das? Ich habe eine gesunde Menschenkenntnis. Aha. Es gilt bestimmt viel Zeit mit Warten zu verbringen. Was tun Sie denn, damit Ihnen die Zeit dann schneller vergeht? Ich habe kein Problem mit Warten. Haben Sie denn eigene Kunstprojekte, denen Sie sich widmen? Himmel bewahre, davon habe ich keine Ahnung. Kann man denn Ahnung von Kunst haben? Bestimmt, denn wenn ich mir Rugby lange genug anschaue, weiß ich auch, wie es geht. Das heißt, man kann sich aus- und einbilden? Ja, die Einbildung ist eine hohe Kunst. Dann gibt es jetzt hier zum Beispiel so eine Illustration von mir. Da sieht man jemanden Yoga machen auf einer Yogamatte. Vielleicht ist es auch eher so ein Handtuch, ich weiß nicht. Und darüber scheint die Sonne. Für das innere Gleichgewicht. Gut. Wissen Sie eigentlich, was hier so vor sich geht? Wie meinen Sie das? Kennen Sie denn Projekte der Studierenden? Nein, das verstehe ich doch eh nicht. Vielleicht müssen Sie ja nur lange genug hingucken. Da beziehe ich mich dann quasi auf die Rugby-Antwort von dem Pförtner eine Seite zuvor. Vielleicht erinnert ihr euch. Was halten Sie von dem Bild des unverstandenen Künstlers? Sie meinen, dass ich nicht verstehe, was die da machen? Naja, wie in der Politik, da habe ich mich dran gewöhnt. Ist es Ihnen egal? Nee, ich habe einfach andere Sorgen, sagt dann der Pförtner so. In meiner Welt. Und dann gibt es jetzt hier eine Illustration, wo ich die Frage in den Raum werfe, wie der Pförtner wohl untenrum aussieht, weil ich den Pförtner zum Beispiel eigentlich 3/4 meines Lebens jetzt nur quasi überhalb des Oberkörpers gesehen habe. Also den Oberkörper und den Kopf. Und dann gebe ich ja so illustrativ ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine Armeehose. einen Rock mit behaarten Beinen und Hackenschuhen und eine Leggings, eine karierte Leggings mit so Gummihaltung unten am Fuß, damit die nicht verrutscht. Gut. Sie sitzen hinter einer Glasscheibe in einem kleinen Raum. Manchmal kommen Studierende zu Ihnen. Erzählen die Ihnen dann von ihren aktuellen Projekten? Nein, die wollen sich einen Raumschlüssel abholen, müssen sich darauf auf einer Liste eintragen und ihren Studentenausweis abgeben. So habe ich alles unter Kontrolle. Mhm. Kann denn jeder mit einem Studierendenausweis einen Schlüssel bekommen? Nur die auf der Schlüsselliste stehen. Und die bekomme ich von den Professoren zu jedem Semesterbeginn neu. Ah, da kommt ja auch schon einer. Dann renne ich jetzt mit meinem Mikro dem Professor hinterher. Und somit beginnt auch direkt das nächste Interview, nämlich das mit dem Professor. Es ist 10 Uhr morgens. Die Woche hat wieder mal mit einem Montag begonnen. Freuen Sie sich über diese Routine? Pünktlichkeit setze ich für einen gut funktionierenden Arbeits- und Lernprozess voraus. Mhm. Hier gibt es Klassen, die für spezielle Fachbereiche stehen. Gerade befinden wir uns in der Klasse für Illustration. Ich habe gehört, die Illustratoren werden als Bauern der visuellen Kommunikation bezeichnet. Ein Bauer ist ja eine wichtige Figur für die gesellschaftliche Grundversorgung und im Schach für die Verteidigung der ersten Reihe. Ich sehe keinen Zusammenhang zur Illustration. Vielleicht, weil es hier manchmal aussieht wie im Saustall. Das stimmt. Wird hier eigentlich auch der Computer benutzt? Natürlich. Die digitale Nachbearbeitung ist unablässig für jede Illustratorin. Das heißt, man muss gar nicht mehr selbst zeichnen können, frage ich dann so. Eine gute Idee kommt nicht aus dem Computer und eine charakteristische eigene Handschrift entsteht analog. Ich nutze den Computer eher zur Vorbereitung für ein druckfertiges Produkt und zum Einfärben meiner Illustrationen. Man bleibt so flexibler und spart Zeit. Kann man denn lernen, gute Ideen zu haben? Man kann zumindest gute Bedingungen schaffen. Das Tolle am Illustratorenleben ist ja, dass man selbstbestimmt arbeiten und sich mit den unterschiedlichsten Themen befassen kann. Das klingt aufregend und gefährlich zugleich. Wie bereiten Sie denn die Studierenden auf die drohende Arbeitslosigkeit vor? Anhand verschiedenster Wettbewerbe mit echten Auftraggebern versuche ich schon mal, den hohen Konkurrenz- und Zeitdruck zu simulieren. Es ist ein weites Feld. Da habe ich dann einfach ein Zitat quasi aus Effi Briest von Theodor Fontane eingebaut. Cool, echte Wettbewerbe mit echten Gewinnerinnen? Ja, ich sorge aber auch dafür, dass die Studierenden nicht ausgebeutet werden und handle möglichst faire Bedingungen aus. Aber Ruhm und Ehre sind oft aller Anfang Lohn. Kann man denn lernen, ein erfolgreicher Künstler zu werden? Ich bringe den Studierenden bei, effektiv zu arbeiten. Das bedeutet, auch sich zu reduzieren zugunsten einer klar verständlichen Formsprache. Ah ja, heute kann ja jeder schnellstmöglich Abbildungen zu Dingen und Orten im Internet finden. Stellt sich da nicht ein Fantasieverlust ein? Der Professor antwortet daraufhin, eigentlich hat man die Dinge meist schon mal gesehen. Oft kann man sich nur nicht daran erinnern. Mhm. Heißt das, dass jeder zeichnet am Ende das gleiche Rad, weil sich alle das gleiche Rad anzeigen lassen? Zum Beispiel auf Google? Oh mein Gott, Schleicher. Naja, der Professor. So. Die Vielfalt der technischen Möglichkeiten gibt den Zeichnungen eine individuelle Note. Auch wenn jeder nach dem gleichen Abbild des Rades zeichnet, wird immer ein anderes Ergebnis rauskommen. Diesen persönlichen Strich hat jeder Mensch in sich. Es ist abhängig davon, mit welchem Abstand man die Dinge betrachtet. Letztendlich geht es um eine gute Idee im Mantel einer gelungenen, klaren Komposition. Ich möchte keine Dekoration machen. Okay, geht es denn darum, Geschichten zu erzählen? Ja, es geht um das zwischen den Zeilen. Und ist das dann die Seele, die man da sieht? Bezeichne es, wie du willst. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Das ist direkt die Überleitung zum nächsten Interview, nämlich das mit der Cafeteria. Und dann auch schon meine erste nicht Frage, sondern eher Bezeichnung. Hier ist ja was los. Und daraufhin die Cafeteria so. Ja, es ist auch gerade Mittagszeit, da ist hier gern mal die Hölle los. Es gibt aber auch ruhigere Phasen. Okay, wie schaffen Sie das alle rechtzeitig zu bedienen, ohne dass es zu einem Tumult kommt? Manchmal hilft ein Lächeln, die Leute zu zähmen. Oh ja, das ist gut. Gibt es denn oft Beschwerden? Eher so genörgelt ist zum Beispiel, was, schon wieder Spaghetti Bolo? Wo ich selber zum Beispiel jetzt, das steht jetzt nicht hier in meinem Heft, ich habe auch mal in der Cafeteria gearbeitet und ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was Spaghetti Bolo sein soll. Und dann erkläre ich das jetzt kurz für die, die das auch nicht wissen. Das heißt nämlich Spaghetti Bolognese. Ich hätte es nicht gedacht. Man denkt es nicht, aber jetzt wisst ihr das alle. Okay, warum gibt es denn eigentlich Glasfahnen? Trauen Sie den Leuten nicht? Ich glaube eher an Vergesslichkeit durch Stress. Die Leute sind hier sehr beschäftigt mit ihren Projekten. Da fällt so eine scheinbar bedeutungslose Tasse gern mal hinten runter. Ich möchte auch jetzt eigentlich doch tatsächlich nochmal die Leute dazu aufrufen, ihre ganzen Tassen und Gläser abzugeben, weil wir haben einen extremen Tassen- und Glasmangel in der Cafeteria im Kleistpark. Das ist unglaublich, trotz Glaspfand und Tassenpfand. Wird denn eigentlich oft Essen weggeschmissen? Die Kalkulation der Essensmengen ist einer Wissenschaft der Willkür unterlegen. Man könnte ja aus den Überresten auch Kunst machen, sage ich dann so. Die Cafeteria daraufhin: Ich bin eine Cafeteria, kein Giuseppe Archimboldo. Wer jetzt nicht weiß, wer Giuseppe Archimboldo ist, der kann dann auch in meinem Interviewheft die Erklärung unten lesen. Da steht: Giuseppe Archimboldo ist ein Maler der Spätrenaissance, speziell des Manierismus. Berühmt sind seine Bilder, auf denen er Blumen, Früchte oder Gemüse, auch Bücher darstellte und daraus überraschende Porträts komponierte. Gut. Nochmal kurz jetzt, sage ich nochmal, um die Überleitung herzustellen. Man könnte ja aus den Überresten Kunst machen. Nee, ich bin ja eine Cafeteria, kein Giuseppe Archimboldo. Aber eine Cafeteria der Kunsthochschule, da kann man noch ein bisschen Originalität erwarten. Ich habe hier wirklich genug zu tun, alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist für mich Kunst genug. Waren Sie schon mal Umschlagplatz für revolutionäre Kunstaktionen? Sie meinen, dass Sie alle rauchen, obwohl das verboten ist? Ja, oder so Aufstände gegenüber bestehenden Strukturen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Hier wird viel an der äußeren Erscheinung gearbeitet. Für den Input sorge ich. Aber ohne Geschmacksverstärker. Die Leute machen sich eher Gedanken zu ihrer Karriere als um Revolution. Da gibt es jetzt hier von mir eine Illustration zur Revolution. Die könnt ihr ja sehen, wenn ihr mein Heft kauft. Für, habe ich mir jetzt gerade entschieden, 10 Euro. Tatsächlich könnt ihr das bald überall bei mir kaufen. Dann ist auch schon das Interview mit der Cafeteria zu Ende. Und dann direkt läuft mir die Zukunft über den Weg. Und ich habe ein paar Fragen an die natürlich. Hier ist es aber dunkel. Können wir das Licht anmachen? Die Zukunft so: Nur zu. Ich dann wieder: Wie kann ich mich eigentlich auf meine Zukunft vorbereiten, sodass ich keine Angst haben muss? Angst zu haben vor der eigenen Zukunft ist immer doof. Wenn man sich auf die ganzen Herausforderungen freuen kann, dann ist man meistens auch gut vorbereitet. Haha, sagt die so, ne? Dann ich wieder: Wie bereiten Sie denn vor die Zukunft? Wir bieten den Studierenden während des Studiums und bis zu 5 Jahren danach Workshops und Infoveranstaltungen an. Wie man nicht in dieses Loch fällt oder was? Nee, vor allen Dingen, wie man sich organisieren muss und was zu beachten ist bei einer künstlerischen Selbstständigkeit. Ah ja, ja, selbst und ständig, das verstehe ich. Leute, die schon weiter sind, geben also ihre Erfahrungen mit der Zukunft weiter. Naja, es sind eher so bürokratische Vorgänge, das heißt Versicherungen, Rechnung schreiben, Steuererklärung und so weiter. Alles Dinge, die einen im Studium meist nicht interessieren. Und kostet das was? Nein, ich denke, dann würden noch weniger kommen. Aber das kann ich leider nur noch bis Mitte 2013 garantieren. Zurzeit werden wir noch vom Europäischen Sozialfonds getragen. Können Sie eigentlich Kontakte herstellen? Wie, was für Kontakte? Naja, so wichtige Kontakte. Es gibt ja genug Geld auf der Welt. Man muss ja eigentlich nur die Leute finden, die es einem geben wollen. Naja, zumindest ist bei unseren Veranstaltungen eine sehr heterogene Masse am Start. Da ergeben sich oft neue Kontakte. Es gibt ja auch diverse Netzwerke, in die man sich integrieren sollte. Und können Sie mir denn auch Erfolg garantieren? Frage ich dann so einfach ganz unbedarft. Sie haben sich mit Illustrationen nicht den größten Arbeitsmarkt ausgesucht. Ich kann Ihnen aber einen gewissen Überblick garantieren und der schafft Selbstvertrauen und das schafft Ausstrahlung. Und dann kann ich mich vermarkten? Naja, wenn das niemand anderes für Sie macht, ich würde es auch eher sich organisieren nennen. Ja, von allein verkaufen sich meine Arbeiten also nicht. Höchstens durch Magie. Direkt gehe ich über in das Interview mit der Bürokratie, schon allein wegen dem Reim. Wie kommen denn die ganzen Studierenden hier an die Kunsthochschule? Es findet eine Auslese durch Aufnahmeverfahren statt. In den 11 Fachbereichen gibt es zurzeit 3.700 Studierende, verteilt auf 4 Fakultäten. Gestaltung, bildende Kunst, Musik und darstellende Kunst. Es gelten verschiedene Voraussetzungen für die jeweiligen Studiengänge. Da habe ich jetzt hier so eine Situation illustriert. Da gibt es einen Tisch, da sitzt die Prüfungskommission und die halten so Schilder hoch. Auf dem einen steht Go und auf dem anderen steht No. Und davor ist so eine Kreatur, man weiß jetzt gar nicht so richtig, wo die eigentlich herkommt. Auf jeden Fall sieht das irgendwie künstlerisch motiviert aus. Und die macht da alles, was sie kann und hofft dann dadurch, in die Kunsthochschule eintreten zu können. Und wer darf alles Kunst studieren, frage ich. Naja, das entscheidet eine Auswahlkommission in 2 Aufnahmeverfahren. Ah ja, die Entscheidung basiert auf einer rein subjektiven Wahrnehmung. Alles nach dem begrifflichen Standards der Kunsthochschulzugangsverordnung. Ja, sagt die Bürokratie, das ist wichtig, das ist eine Absicherung. Okay, gut, frage ich. Ist eine Ablehnung dann gleichbedeutend mit einer mangelnden künstlerischen Fähigkeit? Nee. Das ist eine rein pragmatische Selektion. Unterscheidet sich diese Kunsthochschulverwaltung von anderen Verwaltungen? Naja, ich würde sagen, wir versuchen hier etwas flexibler zu sein. Es bringt ja nichts, den bürokratischen Starrsinn auf Künstlerinnen anzuwenden. Was heißt es denn? Gelten hier keine Fristen? Doch, natürlich, aber wenn die mal um ein paar Tage überschritten werden, bedeutet das nicht gleich das Ende, wie zum Beispiel sonst in der Bürokratie. Es gibt zu jedem und jeder Studierenden eine Akte, trotz modernster Computertechnologie. Warum das denn? Die Bürokratie antwortet daraufhin, es ist ja trotzdem alles elektronisch erfasst. Dieses Aktensystem kommt noch aus einer Zeit ohne Computer und wurde erstmal beibehalten, weil man sich ja auch nicht so schnell trennen kann von den Dingen. Das steht hier nicht, das sage ich jetzt selber noch dazu. Okay, gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Das nächste Interview führe ich mit den Studierenden. Meine erste Frage ist, gibt es eigentlich unabhängige Organisationen der Studierenden an dieser Kunsthochschule? Ja, es gibt welche. Ah, jetzt sehe ich gerade einen Fehler in meinem Heft. Sehr witzig. Na gut. Dann frage ich, okay, es gibt welche und was passiert da so? Naja, wir versuchen die Studierenden bei ihren Projekten organisatorisch zu unterstützen. Das ist ja toll. Wie wird entschieden, welches Projekt unterstützt wird? Darüber wird in einem Plenum abgestimmt. Und wie genau läuft das ab? Naja, uns ist wichtig, dass wir als unabhängige und kritische Organisation funktionieren. Und läuft das komplett unabhängig von der Hochschulstruktur, frage ich. Ganz beeindruckt. Also wir sind eingegliedert in die administrative und haushaltstechnische Verwaltung der Kunsthochschule. Trotzdem wollen wir die nötige Distanz bewahren, um Funktionsweisen und Politiken der Kunsthochschule kritisch zu betrachten. Das ist ja bestimmt ein Drahtseilakt. Wie haltet ihr das Gleichgewicht? Das gab mir natürlich direkt Inspiration für eine Illustration von einem Turner, der so Drahtseilaktmäßig über so einen Stab drahtseilaktet. Die Antwort der organisierten Studierenden ist, Sarah ist wieder da. Hallo. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist rot. Dir auch. Das ist ja ganz rot. Ja, es ist rot und innen drinne langweilig weiß. Das ist, wow, Meisterschülerurkunde. Vor allen Dingen, also ich habe bei einer Frau studiert und ich bin eine Frau, also Meisterin, Schülerin. Ja, Meisterschülerinnen-Urkunde. Wir können das direkt nachher einfach einzeichnen. Einscannen und ja, verändern. Ja, auf jeden Fall. Toll. Ich kann auch die Unterschrift von Jonathan Mese. Das lernt man also beim Illustrationsstudiengang. Gut, ich trinke kurz einen Schluck Bier. Und Sarah ist mitten in unsere Reingeplatzt. In die Party. In die Mitte des Hefts geplatzt. Wenn man nichts sagt, dann ist einfach Stille. Ist vielleicht auch mal ganz gut bei 4 Tagen Sendung, ne? Okay, also habe ich die Studierenden dann jetzt gefragt, wie sie das Gleichgewicht halten. Und die antworteten mir so, meiner Welt, da es ja fiktive Interviews sind. Da wir kein offizielles Gremium der Kunsthochschule sind, wie zum Beispiel der Allgemeine Studierendenausschuss, haben wir auch kein institutionell festgeschriebenes Mitspracherecht, wodurch wir besser Dinge thematisieren können. Okay, gut, ja. Wie ist denn die Organisation eigentlich entstanden? Die ist aus einem Streik heraus als Reaktion auf die studentischen Forderungen entstanden. Das war so 1988, 89. Okay, und gibt es noch mehr Dinge, die er anbietet? Ja, es gibt noch eine Geräteausleihe und eine Schnittplatzbetreuung. Wir organisieren fächerübergreifende Lectures und Workshops. Großartig. Kann es sein, dass die Studierenden der verschiedenen Fakultäten ein unterschiedlich großes Interesse an der kritischen Auseinandersetzung mit der Kunsthochschule haben? Ja, natürlich. Bescheuerte Frage. Denn die angehenden Kulturschaffenden arbeiten mit unterschiedlichen Medien und haben verschiedene Einstellungen. So wie andere Menschen auch. Je nachdem, wie stark man sich mit seiner Institution identifiziert, gestaltet sich die konkrete Auseinandersetzung. Dann das nächste Interview führe ich mit der Reinigung. Der stille Ort. Wie schön ruhig es hier ist. Da kann man kurz abschalten und durchspülen. Im besten Fall ja. Wer ist denn für die Sauberkeit verantwortlich? Meister Propper und Frau Sauber, die sorgen für Ordnung. Ich bekomme nie etwas von denen mit. Sind sie unsichtbar? Naja, sie kommen in den frühen Morgenstunden und da denken die Studierenden noch nicht an ihre Kunsthochschule. Sie sagen ihre. Ja, die Studierenden machen diesen Ort aus mit ihrem ganzen Müll und ihrer Jugend. Es existiert ja auch dieses verklärte Kunstbild. Kunst machen ist gleich Begabung, Talent, Eignung und die Reinigung dann so. Ja, das wird leider oft so gesehen. Stattdessen hat doch Kunstmachen viel mehr mit Erfahrung und Zweifel und Hartnäckigkeit zu tun. Das lasse ich dann einfach so mal im Raum stehen neben meiner Illustration. Die zeigt eine Spritze und eine Blumenbank mit Blumen aus der Zukunft und eine Gießkanne und zwei Menschen, die sich so euphorisch irgendwie angestikulieren, wie verrückt. Dann die Disziplin. Ich glaube, ich blätter kurz, das ist das letzte Interview. Das letzte Interview in meinem Heft führe ich mit der Disziplin. Wie geht es dir? Kommst du voran? Fragt mich die Disziplin, ne? Moment, ich stelle hier die Fragen. Und was heißt das schon vorankommen? Wichtig ist, dass es sich gut anfühlt. Du solltest unbedingt nochmal Korrektur lesen lassen, wegen deiner Unfähigkeit, die Dinge richtig zu schreiben. Sagt die Disziplin dann schon wieder so zu mir, ganz dreist. Obwohl ich ja eigentlich die Interviews führe bis jetzt, ne? Nochmal. Du solltest unbedingt nochmal Korrektur lesen lassen, wegen deiner Unfähigkeit, die Dinge richtig zu schreiben. Von wem ich das nur habe? Von mir jedenfalls nicht. Nein, von dir habe ich Rückenschmerzen und bald wieder eine Sehnenscheidenentzündung. Ach, alles Einstellungssache. Oder eine Frage der Betäubung, ich dann so. Ich könnte auch meine Stimme verstellen, aber das fällt mir tatsächlich schwer. Deswegen muss ich immer so erklären, wer wann wie redet. Gut, jetzt die Disziplin wieder. Ich bringe dich möglicherweise zu etwas. Ich dann so. Oder von etwas ab. Meine sozialen Kontakte gehen bald ohne mich flöten. Damit endet mein Heft. Also nicht direkt damit, sondern mit einem Zitat von Bertolt Brecht aus Der gute Mensch von Sichuan. Ich weiß immer nicht, ob man Sichuan oder Sichuan. Ich sage jetzt mal Sichuan. Ich lese das noch vor und dann würde ich direkt an DJ Multitasking übergeben. Okay. Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. Vorschwebte uns die goldene Legende. Unter der Hand nahm sie ein bitteres Ende. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Vielen Dank. Und tschüss. Ja, danke. Ulrike war dein Name, ne? Genau. Ja, danke. Okay, Joachim.